durch die Wochen, wenn du mal kein Geld mehr hast und dir mein Gesicht nicht passt, dann stelle ich dich vor die Tür und sage, es ist Schluss. Dann brauchst du nicht zu weinen und mir ewig lang zu laufen. Ich werde dann dein letztes Geld in einer Waffe saufen. Es ist mir scheißegal, ob du eine Brille trägst, ob du untersetzt bist oder ob du mich zu Boden schlägst. Ich nehme dich auch gerne mit dem hässlichen Gesicht, aber ohne Kohle nehme ich dich nicht. Yeah. Ich würde es auch gerne mal auf Blau ausprobieren, so ein, zwei Jahre und ein bisschen mehr. Ich hab nen miesen Kontostand, das ist dir hoffentlich bitter, doch irgendwann ist auch dein Konto leer. Und wenn es dann mal kriselt, ja, dann weißt du, was ich tu. Dann pack ich deine sieben Sachen ein, dann stelle ich sie vor die Tür und ich gleich mit dazu und sage dann, mein Schatz, es tut mir leid. Es ist mir scheißegal, ob du eine Brille trägst, ob du untersetzt bist oder ob du mich zu Boden schlägst. Ich nehme dich auch gerne mit dem hässlichen